kann einem Mann sich preisen, der ein manches Herz gewinnt. Sie kann küssen, weinen, lachen, lieb und treu sein, das sind Fakten. Ja, Waldhaut ist ein schönes Mädchen, Waldhaut ist ein schönes Kind. Waldhaut ist ein schönes Mädchen, Waldhaut ist ein schönes Kind. Klare Augen, lange Zöpfe, blondes Haar, lange Lippen, rote Wangen, alles, alles wunderbar. Sie kann küssen, weinen, lachen, lieb und treu sein, das sind Sachen. Ja, Waldhaut ist ein schönes Mädchen, Waldhaut ist ein schönes Kind. Waldhaut ist ein schönes Mädchen, Waldhaut ist ein schönes Kind. Waldhaut ist ein schönes Mädchen, grüner als wir sie verkehrt. Weil sie alles, alles das macht, was ein Männerherz begehrt. Sie kann küssen, weinen, lachen, lieb und treu sein, das sind Sachen der Waldhaut.